Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo, mein Name ist Simone Brandt. Ich bin seit Mai letzten Jahres Mitglied der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte kurz was zu erzählen zu einem Antrag, den wir letzte Woche im Plenar gestellt haben. Die ganze letzte Woche war für uns eine sehr erfolgreiche Woche. Wir hatten sehr viele Anträge, die wir eingebracht haben. Wir hatten viele Sachen, womit sich auch andere Fraktionen beschäftigt haben, die aufgenommen worden sind. Eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist die Abschaffung der Optionspflicht. Das heißt, dass sich die Jugendlichen nicht mehr ab dem 18. Lebensjahr entscheiden müssen, die also Eltern mit Migrationshintergrund haben, entscheide ich mich für die andere Staatsbürgerschaft oder für die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich habe mich seit Anfang November mit diesem Antrag beschäftigt. Wir haben ihn Ende November erstmal allen anderen Fraktionen vorgelegt, damit die Chance haben, sich diesem Antrag auch anzuschließen. Denn ich hatte von allen anderen Fraktionen, außer die CDU, die ist da ein bisschen kritisch, gehört, dass auch sie unbedingt die Abschaffung der Optionspflicht haben möchten. Nun lag der Antrag vor. Es hat sich jetzt bis vorgestern keine andere Fraktion angeschlossen, was ich sehr schade fand. Denn der Grund, warum sie sich nicht angeschlossen haben, war rein parteitaktisches Kalkül. Das haben wir auch ganz offen gesagt. Die eine Fraktion sagte, wir warten lieber mal bis nach der Bundestagswahl und ziehen das auf Bundesebene ganz groß auf. Die anderen Fraktionen sagten, nee, wir warten mal bis kurz vor der Bundestagswahl, weil das ist dann wahltaktisch irgendwie ganz gut, wenn man damit kommt. Und da habe ich gesagt, nee, also die haben mich auch gebeten, den Antrag zurückzuziehen. Und ich habe gesagt, nein, wegen parteitaktischem Kalkül, das auf den Rücken von Menschen auszutragen, da sind wir nicht mit dabei. Wir stellen jetzt diesen Antrag. So, ich habe den Antrag gestellt. Ich habe nochmal an alle Fraktionen auch plädiert. Also der Antrag kommt jetzt erstmal in die Ausschüsse, sich doch dann jetzt bitte anzuschließen, gerne auch mit Änderungsanträgen. Und die Reden von den anderen Abgeordneten waren dann auch mehr so, ja, finden wir alles ganz gut, aber doch nicht jetzt. Und wir wollen doch auch die CDU ins Boot holen und. Und auch Minister Jäger sprach dann von Seiten der Regierung dazu und ja, so richtig positiv ausdrücken konnten sich alle nicht. Aber der Antrag ist jetzt erstmal in Ausschüssen und im Nachhinein, nach Plenar war es wieder so, dass ich mit anderen Abgeordneten anderer Fraktionen draußen auf dem Balkon stand und ja, nee, Frau Brandt, und ist ja ganz toll, wir machen das schon, wir kriegen da schon was hin und hatte aber das Gefühl so, dass sie mich dann auch so ein bisschen einverleiben wollen, weil dann hieß es schon, ja, wir machen dann einen gemeinsamen Antrag. Also dieser Grundtenor, wenn ein Antrag nur von den Piraten kommt, gibt es so ein Standing, dann kann man sich dem nicht anschließen oder einfach zustimmen. Das ist so eine innere Verabredung und das finde ich unglaublich schade, weil Frau Kraft damals in der Regierungserklärung gesagt hat, sie wollte den Oppositionsparteien die Hand reichen und das fehlt mir jetzt einfach. Ich finde das sehr schade. Und der Höhepunkt war dann vorgestern Abend in der Aktuellen Stunde, gab es einen ganz kurzen Nachrichtenzeiler zu dem Thema und da hieß es dann, dass Minister Jäger sich jetzt für die Abschaffung der Optionspflicht einsetzen will und von uns Piraten kein einziger Ton, kein einziger Satz und nach zwei langen Plenartagen war das, was mich dann richtig angepisst hat, muss ich sagen. Und das ist sehr, sehr traurig, dass wenn wir schon mit guten Anträgen ins Plenar gehen, dass wir dann sogar Pressemitglied komplett ignoriert werden. Ja, das war's zur letzten Woche. Ja, danke dir für dieses kurze Statement. Zu dem Antrag hätte ich ein, zwei Rückfragen. Du sagtest jetzt, Sie müssen sich mit 18 entscheiden. Das ist jetzt der Punkt, wie es jetzt ist. Was passiert denn, wenn ich ein Jugendlicher oder dann ein junger Erwachsener nicht entscheidet oder nicht entscheiden möchte? Ja, das ist sehr schwierig. Also Sie müssen es spätestens bis zum 23. Lebensjahr machen. Die Konsequenz ist, wenn Sie das dann nicht gemacht haben, bekommen Sie automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Jetzt ist das nicht so, dass man da anruft und sagt, ich entscheide mich so oder so, sondern das ist ein relativ großer bürokratischer Aufwand. Und es gab sogar aktuell jetzt einen Fall von einer Deutsch-Türkin, die mit 22 gesagt hat, ja, ich möchte dort die deutsche Staatsbürgerschaft hat und auch in der Türkei malt die Bürokratie langsam. Das heißt, sie muss erst eine Bescheinigung bekommen von ihrem Land, dass sie nicht mehr deren Staatsbürgerschaft hat. Und diese Bescheinigung lag zum Tag an ihrem 23. Geburtstag noch nicht vor. Das hatte so schnell oder auch so langsam eben nicht geklappt. Und dann haben sie ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sodass sie in dem Augenblick jetzt staatenlos ist. Und sie muss jetzt ganz neu wieder eine Staatsbürgerschaft beantragen. So als wenn sie hier nicht schon seit 23 Jahren gelebt hat. Muss ich ganz ehrlich, ich bin ja Deutscher von Geburt an, ich kenne die Probleme nicht, wie das in Hamburg, was du mir gerade erzählst. Und ihr wollt jetzt einfach, dass man das nicht einfach raussuchen kann oder dass man sich später entscheiden muss, wie sieht der Vorschlag der Privaten dazu aus? Wir möchten, dass die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland möglich ist, so wie es auch EU-Bürgern selbstverständlich möglich ist, so wie es auch einem gewissen Ministerpräsidenten in Niedersachsen möglich ist. Das ist eine Sache, die zum Beispiel in Kanada, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen zwei Staatsbürgerschaften haben. Und wir möchten den Druck nehmen von den Jugendlichen, die dann eben 18 werden, weil Staatsbürgerschaft hat auch was mit kultureller Identifikation zu tun. Und wir sehen dann nicht die Gefahr einer Schizophrenie oder Spaltung, sondern dass einfach jemand sagt, ich trage die zum Beispiel türkische Identität in mir und die deutsche. Und ich fühle mich in beiden Kulturen wohl und ich identifiziere mich mit beiden Kulturen. Und so eben auch mit der beiden Staatsbürgerschaften weiterleben zu können. Mhm. So, jetzt sagtest du gerade, sind dann auf die zugekommen, die Abgeordneten danach dann halt, jetzt mal wieder ein schönes Beispiel, ich habe das ja schon öfters von Ihnen gekriegt, dieses Schaulaufen im Plenarsaal, dass da wirklich nicht ordentlich diskutiert wird über die Inhalte, sondern man stellt sich hin und spielt halt eine Rolle, die für die Farben, die man vertritt, vertreten werden muss. Genau. Wie wird das jetzt genau weitergehen? Das ist jetzt in den Ausschüssen gelandet. Kannst du uns mal für die Leute, die sich halt nicht so mit dem Antrag im Landtag auskennen, mal kurz erklären, wie dieser Antrag jetzt weiterläuft? Also was passiert jetzt mit dem Antrag? Der Antrag geht jetzt in die Ausschüsse. Leider muss man sagen, weil es Staatspolitik ist also geht er federführend in den Innenausschuss. Das heißt, ein Ausschuss hat immer den Hut auf, wenn es um die letztendliche Entscheidung geht. Und beratend geht er in den Integrationsausschuss, wo ich auch drin bin, und in den Hauptausschuss. So dass dann in den Ausschüssen diskutiert wird, beraten wird und dann eine Empfehlung abgegeben wird. Die Empfehlung von Integrations- und Hauptausschuss gehen dann in den Innenausschuss. Der Innenausschuss gibt dann zur zweiten Lesung eine Empfehlung wieder ins Plenum und dann wird abschließend abgestimmt im Plenum. Mhm. Die Problematik ist, dass im Integrationsausschuss sich wirklich alle hundertprozentig einig sind. Selbst die Dame von der CDU sagt, ich möchte gerne die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Das Problem sind die Innenausschussleute, also jetzt nicht von unserer Partei, sondern von den anderen Parteien, die da ein bisschen mehr Hardliner sind. Mhm. Und da hoffen wir jetzt, dass aber schon durch den Gesamttenor, durch die gute Stimmung es so ist, dass auch der Innenausschuss positiv entscheidet. Und ich hoffe, das passt mir zwar nicht, weil das wieder das parteitaktische Kalkül ist, in Ausschüssen, dass das dauert ja. Das dauert jetzt ja 4-8 Wochen, bis die zweite Lesung kommt. Mhm. Und auch die Bundesratsinitiativen sind Mühlen, die langsam malen. Dass dann letztendlich deren Wille dann vielleicht doch ein bisschen befriedigt ist, dass es eigentlich sich bis zum Sommer dreht und Richtung Bundestagswahl, sodass vielleicht dann doch alle zustimmen können und der Antrag durchgeht. Weil eine bessere Chance, jetzt die Bundesratsinitiative durchzubringen, als jetzt mit der Mehrheit im Bundesrat, gibt es nicht. Und ich sag mal, das kann nicht sein, denn sich alle Parteien durch die Bank und selbst in einer Pressemitteilung Minister Jäger und Minister Schneider im Herbst noch deutlich zur Abschaffung der Optionspflicht äußern, wenn die dann den Antrag ablehnen, da werde ich dann auf jeden Fall noch zu berichten wissen. Aber ich hoffe mal, dass da jetzt wirklich einfach die Vernunft siegt und die über ihren Schatten springen können und es schaffen, einem Piratenantrag zuzustimmen. Mhm. Eine kleine Rückfrage. Es gibt da draußen ja auch Verbände oder ich sag mal, Verbände, die Interessen von Leuten mit Migrationshintergrund vertreten. Wenn die jetzt dich dabei unterstützen wollen, weil ich denke mal, das wäre für die wahrscheinlich, vermutlich jetzt mal auch ein Anliegen ist, wie können die dich unterstützen? Oder die Piraten sich unterstützen, wenn sie den Piratenbund unterstützen wollen. Die können sich sehr gerne bei mir melden. Jegliche Form von Initiativen und Aktionen, auch ohne jetzt mit mir in Kontakt zu treten, sind herzlich willkommen. Es gibt ja auch einen Sachverständigenrat, der hatte sich jetzt erst Mitte Januar noch dazu geäußert, der dringend die Abschaffung der Optionspflicht fordert. Ansonsten bitte gerne mit mir Kontakt aufnehmen, per Mail anrufen, wie auch immer. Also wie auch immer den Antrag irgendwie unterstützen können, ich nehme sehr gerne Hilfe an. Gut. Ich sage dir schon mal Danke und eine ganz kleine Nachfrage, was du gerade gesagt hast, diese Floskel, es kann nicht sein. Und dabei haben wir beide geschmunzelt. Ich habe das auch jetzt erst gelernt, nachdem ich den Kontakt zum Landtag habe. Warum schmunzelt man bei dieser Floskel im Landtag? Ja. Ja, weil das so ein Politikersprech ist wie Frau Merkels Alternativlos. Das sind einfach so totgerittene Pferde, also diese Sätze. Das sind diese Totschlagargumente und danach ist es dann Feierabend und dementsprechend muss man dann mal lachen. Alles klar. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und hoffe, dass ihr euch da durchsetzen könnt und das bewegen könnt für die Bürger. Mhm. Und wünsche dir jetzt nochmal einen schönen Wochenende. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.